لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Und jetzt inshallah ta'ala machen wir weiter dort, wo wir stehen geblieben sind. Weil ehrlich gesagt, also man kann nichts vergleichen mit der Akhida. Man kann nichts vergleichen mit der Akhida. Und ich habe irgendwie vorgehabt, wir werden noch mit der Fatawa nicht aufhören, bis wir nicht alles durch haben. Ja. Und in der Zwischenzeit wird jeder eine, sozusagen eine Hausaufgabe bekommen, die er macht, inshallah ta'ala, die er schreibt, kannst du im Internet suchen. Druckst du das aus, inshallah ta'ala. Wer keinen Drucker hat, der soll es auf USB bringen, inshallah ta'ala, und schauen wir weiter. Aber es muss was getan werden. Wallah. Halas, barakallahu fikum. Also wir machen weiter, inshallah ta'ala. Es geht wie üblich um Aqida, also Fatawa im NHD. Es geht um was? Tauhid und Shirk. Und es geht um was? Um die Ahkam, die etwas damit zu tun haben. Barakallahu fikum. Zum Beispiel. Heute werden wir inshallah ta'ala erwähnen die Worte, oder damit beginnen wir inshallah ta'ala die Worte von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, was sagt: لَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ مَنْ دَأَى مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاء فَلَيْسَ مَعْهُ الْإِلْمٌ لَيْسَ مَعْهُ إِلَّا الظَّنُّ وَالْخَرَصُ وَالظَّنُّ الْمَقْرُونُ بِالْخَرَصُ هُوَ ظَنٌّ بَاطِلٌ غَيْرُ مُتَابِقٍ لِلْحَقِّ فمن جعل الملائكة والأنبياء والصائت يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية الزاهد. الله سبحانه وتعالى erklärt ganz genau, also in seinem heiligen Buch oder in der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam, ja, dass derjenige, der andere ruft, ja, der andere ruft, neben Allah subhanahu wa ta'ala, in seinen Bittgebeten, in seinen Dua, ja, wenn wir sagen rufen, dann meinen wir damit, dass jemand nicht kommt, er kommt uns blöd und sagt, ja, es gibt in der arabischen Poesie, es wird oft erwähnt, ja, Omar, ja, Khalid ibn Walid, ja, Amr ibn Al-As, schwinge dein Schwert gegen die Kuffar und so weiter und so weiter. Nein, das ist was ganz anderes. Ja? Sondern wir reden jetzt was von ja, in Dua, dass du von jemandem etwas verlangst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala dir geben kann. Ja? Es gibt zum Beispiel, ja, Salah ad-Din, Dine, Fenik. Oh, Salah ad-Din, wo bist du? Ja, Salah ad-Din, fenek, ja, Salah. Im Tala al-Quds al-Sharif und Minel Yehud, der heilige, gesegnete Quds ist voll mit Juden. Den Nesuha und so weiter und so weiter, sie haben schmutzig gemacht und so weiter und so weiter. Das ist ja keine Dua. Aber wenn du sagen würdest, ja, Salah ad-Din, oh Salah, in deinem Bittgebeten, dass du ihn rufst und von ihm etwas verlangst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, bist du Muschlik geworden, wie Ijma'il Muslimin. Inshallah ta'ala, also, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns ganz genau, dass derjenige, der andere außer Allah subhanahu wa ta'ala ruft, oder im Partner beigesellt, subhanahu wa ta'ala, فَلَيْسَ مَعْهُ عِلْمٌ, der hat kein Wissen darüber. Er hat kein Ilm über das, was er ruft. Er hat kein Wissen über das, was er sagt. Er hat kein Wissen. Ein Muschlik. Hätte er Wissen, wenn er wissen würde, dass er damit aus dem Islam ausgetreten ist, dass er mit der Sache, die er gemacht hat, dass er überhaupt kein Muslim ist und dass er in Jahannam landen wird, er wird es nicht machen. Ja? Und inshallah ta'ala, wir werden zu dem Kapitel kommen, Ilm und Jahl. Dass wenn jemand kommt und sagt, ja, die Juhal, keine Ahnung, irgendwo in Tschetschenien oder die Juhal irgendwo in Pakistan oder Tschetschenien in den arabischen Ländern oder die Juhal in, habe ich gesagt, Juhal in arabischen Ländern oder Tschetschenien in arabischen Ländern? Die Juhal in den arabischen Ländern oder die Juhal in irgendwelchen afrikanischen Ländern, wo Muslime leben, wie zum Beispiel Somal oder Sudan oder Mali oder Ägypten zum Beispiel oder wo Sufismus verbreitet ist. Ja? Ich rede nicht, wenn ich sage Sufismus, ich meine damit Zuhl, sondern wenn ich sage Sufismus, dann meine ich damit Schirk, Billah und Kufr und Billahi Azza wa Jal. Alas? Ja, wenn jemand kommt und sagt, ja, diese Leute, keine Ahnung, irgendwo, das sind Juhar. Ja, die sind Juhar. Weil ein Muschrik kann ja kein Alim sein. Ein Muschrik ist immer ein Jahil. Allah subhanahu wa ta'ala, der erklärt das. فَلَيْسَ مَعْهُ إِلْمَ Er hat überhaupt kein Wissen. لَيْسَ مَعْهُ إِلَّا ظَنُّ وَالْخَرْسُ So einer, er hat überhaupt nichts außer Wann und Kharz. Er hat nichts außer was? Vermutungen und Vorstellungen und er will etwas. Aber ohne Wissen ist das Blödsinn. Stell dir vor, du willst jetzt, keine Ahnung, du stellst dir unbedingt vor, du würdest auf einem anderen Planeten leben. Du bist etwas, was ist eine Vermutung, eine falsche Vorstellung. Wann ist, wenn du etwas glaubst, in diesem Fall, wann ist es, wenn du etwas glaubst, wenn du vielleicht überzeugt bist, aber es ist wirklich das Gegenteil. Du liegst in einem Tal und die Wahrheit ist in einem anderen Tal. Aywa, barakallahu fikum. Und dann sagt er, huwa dhannun batilun, ghayra mutabiq lil haqq. So ein Wann, dass du etwas denkst, aber du hast keine Beweise dafür. Vorstellungen. Auch wenn wir sagen, du bist überzeugt. Wie zum Beispiel die Sufis bei uns, unsere Sufis, unsere extremen Sufis. Ja, ich kenne auch einige persönlich, das sind Duat, Ulema. Ja, die sagen öffentlich, Wallah, ich werde euch vielleicht irgendwann mal ein Video sehen. Die sagen bei Maulid, wo sie Geburtstag vom Propheten Salome feiern und die Kassai lesen, er sagt, Wallahi, ich bin überzeugt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt gerade hier mit uns sitzt und ist stolz auf uns, er hört alles, was wir sagen. Ja? Und dann gibt es ja so eine Strophe, ihr kennt sie ja in Maulid, ja? Und jetzt stehen wir alle vor dir, ja Rasulullah, und alle stehen auf und stehen auf den Beinen und singen Allahumma salli ala Sayyidina und so weiter und so weiter. Ja? Aywa, sowas gibt es, Wallah. Ja? Und so, zum Beispiel, dass der glaubt, dass er überzeugt ist, dass der Prophet jetzt sitzt und hört und mit uns singt, diese Gesang, was wir singen und so. Ha? Ha? Oder wir singen die Tschetschenen. Merhaba, merhaba, jaddul, hussein, merhaba. So singen sie, ja? Vergessen Sie nicht das. So heißen wir. Ja, und klopfen. Das hat von fliegenden Gruppe gehört. Bitte? Von fliegenden Gruppe, Jomul Kiyama. Fliegende Gruppe, Jomul Kiyama. Ja, das wird Kadirov sein, aber er wird in Jahenne fliegen. Direkt Flug nach. Darkil Esfeli Minenar. Nein, nein, fliegende Gruppe. Ah, die Schuyuch, die Sufis, extrem Sufis behaupten, dass ihre Schuyuch fliegen können. Und das ist auch möglich mit der Hilfe des Shaitan und der Djinn. Ja, also dieser Wann, diese Vorstellung, diese Überzeugung ist Batil, wenn es keine Beweise gibt aus Koran und Und Sunna dafür. فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَ وَالْإِنْبِيَاءَ وَالصَّائِتَ يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِي وَدَفْعَ الْمَدَارِ مِثْلِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ غُفْرَانَ الذُّنُوبِ وَهِدَايَ الْقُلُوبِ وَتَفْرِيجُ الْكُرُوبِ وَسَدِّ الْفَاقَاتِ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ Er sagt, derjenige, der Malaika, der die Engel zwischen sich, die Malaika oder die Propheten zwischen sich und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala stellt als Vermittler, Wasait, Vermittler, Yed'uhum, er ruft sie oder er verlässt sich auf sie. Du kommst zum Propheten und sagst, ja, Rasulullah, und rufst ihn, bittest ihn und irgendwas. Und du verlässt dich auf den Propheten. Allah, ich habe den Propheten gefragt, er wird das schon für mich bei Allah machen. Wie zum Beispiel, dass du kommst und sagst, ja, Tuba. Tuba ist auch einer der Namen vom Propheten. Die Sufis sagen Tuba oder Yasin. Oder, ja, die sagen, das bedeutet Mohammed, ja Mohammed. Wieso sagen sie ja nicht Elif Lamin oder Elif Lam Ra? Wieso nennt man den Propheten auch nicht so? Nein, Tuba und Yasin und was gibt's noch? Al-Muhim. Ja? Taha nennen sie auch. Taha, sallallahu alaihi wa sallam. Aber dieser Tafsir, dass Elif Lamin, Yasin, Taha, Qaf, ja, dass diese Buchstaben, ja, Mohammed bedeuten, dieser Tafsir ist falsch. Dieser Tafsir ist falsch. Merkt euch das, Barakallahu. Fikum, aywa, wo sind wir stehen geblieben? Ja, dass er die Malaika oder die Propheten zwischen sich und zwischen Allah als Vermittler stellt oder sich auf sie verlässt. Er ruft sie, dass sie ihm, oder er bittet sie darum, dass sie ihm einen Nützen bringen oder dass sie von ihnen einen Schaden entfernen oder etwas, was ihnen nicht gefällt. Zum Beispiel, dass er sagt, dass er ruft, Gufrane Dhunu, er bittet einen Melek oder einen Propheten, dass er ihm die Sünden verzeiht. Oder Hidayah al-Qulub, dass er die Herzen recht leitet. Oder dass er die Stefrij al-Qulub, dass er die Kerb, was ist Kerb? Kerb un-Azim. Kerb, ja Habibi, ma tadri? Kerb ist eine große Sorge. Ein großes Problem. Du bist in ein Dings geraten, wie nennt man das, subhanallah? In ein Problem, in eine Katastrophe bist du geraten. In eine Zwickmühle. Na was? Dass er dich da rausholt. Und dass er dir, wie sagt man das, beisteht. Verhuhe Kafir und wie Ijmael Muslimin. So einer, der all diese Sachen von jemand anderen verlangt. Außer von Allah, nicht von Allah, sondern von jemand anderen. Egal wer es ist, auch wenn das der Prophet a.s.w. ist, so ein Kafir bei allen Muslimen. Du gehst jetzt, sagen wir mal, nach Medina. Okay? Was ist Mashrua? Was ist Mashrua? Was ist vorgeschrieben, dass du sagst? Es ist Mashrua, dass du sagst, Assalamu alaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Abu Bakr. Assalamu alaikum ya Umar. Halas, das war's. Du kannst noch dazu sagen, ja Siddiq, oder ja Umar al-Faruq, Amir al-Mu'minin. Aber das war's. Du hast sie um nichts gebeten. Du hast nichts von ihnen verlangt. Du hast sie nur begrüßt und bist weitergegangen. Aber Leute, die dich dort stellen und sagen, ja Muhammad, ja Rasulullah, wir haben ein Problem bei uns zu Hause, es gibt keinen Regen, es gibt kein Wasser, es gibt, meine Kinder sind krank, meine Frau ist krank, dies, das, wir haben. Und, du schüttest das Herz, dein Herz beim Propheten a.s. aus, um etwas von ihm zu verlangen. Etwas zu verlangen von dem Propheten, was nur Allah dir geben kann. Der Prophet kann dir nichts geben. Der Prophet kann dir gar nichts geben. Nichts. Das, was er dir geben konnte, hat er dir gegeben, als er noch gelebt hat. Das ist die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, Quran und Sunnah. Danach, Allah, nichts mehr. Du kannst nur zu ihm sagen, Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dieser Salam wird zu ihm überbracht. Egal, wo du dich befindest. Du musst nicht kommen und sagen, ja, Habibi, du gehst dieses Jahr Hajj, bitte grüß mir den Propheten Salam. Salim li ala Habib, sallallahu alaihi wa sallam. Grüß mir den Propheten Salam. Das ist Bida. Wieso machst du das? Grüß ihn doch selber, sag. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Die Malaika überbringen ihn, dass du dir hört das. Na? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es gibt Leute, die schreibt ganze Nachbarschaft auch. Und Muhammad und Omar und dann kommt und sagt, ja, Rasulullah, dich hat gegrüßt, Muhammad und Omar und eine Liste von 100 Leuten. Ja? Versteht ihr, das ist bitter. Es ist erlaubt, dass du schreibst Namen auf einen Zettel, zum Beispiel, du gehst jetzt Hajj oder Umrah, dass du schreibst die Namen der Brüder, damit du sie nicht vergisst. Ja? Okay? Und dann kommst du dort, also will essen, du erwähnst deinen Namen, sagst du, Allah, helfe Bruder so und so, er hat dieses Problem. Allah weiß ein Problem. Leite den und den recht. Leite den und den recht von meiner Familie oder von meinen Kollegen. Oder, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Damit du, das ginge, inshallah, oder dass du sagst allgemein, verzeihe dir, aus deiner Gnade und Barmherzigkeit und Großzügigkeit verzeihe all denjenigen, die ich kenne von den Muslimen. Alles. Das könnte auch gehen, so eine allgemeine Heirat. Das ist klar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. طيب. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَصَائِدَ يَدْعُوهُمْ. Nein, das sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, معلش. فمن جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Deswegen jeder, der zwischen sich und zwischen Allah einen Vermittler nimmt, ihn ruft er, ihn bittet er um Fürsprache und auf ihn und sich auf ihn verlässt, so einer ist Kafir bil Ijma, also Ijma'an, mit der Konsens bei allen islamischen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Barakallahu fikum. Aywa. Es gibt diese. Al-Muhim, sag weiter. Ich sag's lieber nicht. Na, tafadda. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, zum Beispiel, wo wir Subhanallah oder Allah sagen, das hier zum Beispiel ist nicht passiert, wenn es was passiert, wenn er sagt zum Beispiel, wow, ist das. Wie? Zum Beispiel, wenn es was passiert, es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, wow, ist das. Wie, wa? Wa, wa bedeutet in der arabischen Sprache wa, das gleiche wie ja. Wa, wa ist ein Hilferuf. Ein Hilferuf. Ja, fliegt man dann von der Religion raus? Natürlich fliegt man von der Religion raus. Wa, Ustaz, oh Ustaz. Das ist das gleiche, wie du sagst, ja Rabbi, um Gottes Willen. Allah bewahre. A'udhu Billah. Möge Allah uns beschützen. Wa. Ja. Oder wenn als Mu'tasim Billah, einer der islamischen Herrscher, einer der islamischen Khulafa, ja, als eine Frau, ja, von den Kuffar, also erniedrigt worden ist und gefangen genommen, was hat sie geschrien? Wa Mu'tasima. O Mu'tasim, wo bist du? Und Mu'tasim, als er das gehört hat, weil Mu'tasim ist der islamische Herrscher. Und was ist er? Er hat Verpflichtungen gegenüber der islamischen Umma. Wegen einer Frau hat er ganze Armeen mobilisiert und hat den Kuffar Krieg erklärt. Wegen einer Frau. Weil er weiß, die Frau ruft ihn. Er ist der islamische Herrscher, oder nicht? Und er ist lebendig. Und er kann ihr helfen. Ist das Schirk? Nein, es ist nicht Schirk. Bei Sachen, die derjenige, den du rufst und bittest, bei den Sachen, die er dir geben kann, also die Sachen, die du von ihm verlangst, was ist damit? Das ist erlaubt. Dass ich zu dir sage, komm, bring mir das, oder hilf mir bei dem, oder alles. Aber dass du rufst zum Beispiel Jibril und sagst, ja, Jibril, komm und hilf uns. Allah muss dann. Katastrophe, dieses Schirkiat. Und wenn jemand sagt, wow, Ustaz, oh Ustaz, Hilferuf einen Ustaz bedeutet in der arabischen Sprache Lehrer. Ustaz ist Lehrer. Ich bin übrigens auch ein Ustaz. Ja? Alles? Du kannst mich anrufen und sagen, ja Ustaz. Das wäre nicht schick. Aber einen toten Menschen zu rufen, ja Ustaz, komm mal vorbei oder guck zu uns oder blick. Das ist schick. Das ist, das ist eine Sage des Schirks. Ohne Wenn und Aber. Schirk, Habibi, ich sag dir was. Wenn wir sagen, etwas ist Kufr oder Schirk, dann sagen wir immer, derjenige, der es macht, ist Kafir oder der ist Muschlik. Aber wenn wir zu einer bestimmten Person kommen, okay, dass wir sagen, wie Imam Ahmed sagt, jeder, der sagt, Koran ist erschaffen, er ist ein Ungläubiger, ist ein Kafir. Aber irgendwer wird kommen und sagen, Koran ist erschaffen, schau die ganzen Blätter und so, das ist ja nicht ein Teil Allahs, das ist eine Schöpfung Gott, dann werden wir sagen, ist kein Kafir. Verstehst du mich? Er sagt ja nicht die Worte Allahs. Allahs Worte sind nicht erschaffen, er hat sie ausgesprochen, subhanahu wa ta'ala. Oder? Alles, was ein Teil Allahs ist, zu seinen Eigenschaften, ist nicht erschaffen. Allah konnte nicht reden. Und dann wollte der Koran sagen zum Propheten, er hat begonnen zu reden, er hat sich selbst die Eigenschaft angeeignet, erschafft. Das ist offensichtlich ein Kufr. Aber wenn jemand sagt, nein, Allah hat gesprochen. Das, was Allah sagt, sind Allahs Worte. Aber der Koran erkennt keinen Unterschied zwischen Koran und Mushaf. Koran ist das, was drinnen steht. Aber das Buch, was die Worte Allahs trägt, die Buchstaben und Tinte und so, dieses Buch nennt man Mushaf. Von arabischen Suhuf. Sahifa ist ein Blatt. Okay? Suhuf sind Blätter. Suhuf Ibrahim und Musa. Blätter, Listen. Aber wenn man das alles zusammentut wie nennt man das? Buch, nennt man das Mushaf. Al-Muhim. Wir haben diese Person nicht. Wir haben nie gesagt, er wäre ein Kafir. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist er, mashallah, besser als wir alle. Aber diese Sache ist ihm entgangen, hat Blödsinn gesagt. Oder jemand kommt, er sagt, wow, Stars. Wow, Stars? ist eine offensichtliche Aussage des Schirks. Okay, dann kommt jemand, irgendeiner, der sagt, wow, Ustaz, kannst du Arabisch? Ich sage, nein. Was bedeutet dieses wow, Ustaz, was du da gerade gesagt hast? Wir reden jetzt von einzelnen Personen. Aber einzelne Personen, diese Regel gilt nicht. Sie gilt nur, wenn die einzelne Person bekannt und da ist. Verstehst du nicht? Das ist der Unterschied zwischen was? Zwischen Kufr, Takfir al-Am, der allgemeine Takfir, und Takfir einzelner Personen. Viele Leute kommen, und das ist Menhaj von dass wir, wenn wir nicht sagen wollen, Murjia, oder aber zumindest von denen, die schon was von Irja haben. Ja? Er kommt und sagt, nein, du kannst nicht sagen, dass jemand Kafir ist, der sagt, Koran ist erschaffen, bis du es ihm nicht erklärst. Diese Regel, von wo hast du das? In welchem Buch hast du das gelesen? Ja? Bei Taten des Kufres und Aussagen des Kufres, ja, ist der Takfir am allgemein. Jeder, der es macht, ist ein Kafir. Aber dann kommt Omar oder keine Ahnung, Ahmed, einen, den wir kennen. Und der begeht die Tat. Ja? Und dann schauen wir, was in seinem Fall ist. In seinem Fall. Persönlich. Aber bis dahin, jeder, der sagt, ist Kafir. Dann kommt und sagt, Subhanallah, ich habe das gesagt. Jeder, der sagt, wow, oh, Ustaz, er ist ein Kafir. Dann steht einer von denen und sagt, Wallahi, ich sage das manchmal. So, was bedeutet, wow, Ustaz, ja, Rajul? Er sagt, bei uns sagt man das, wenn man sich wundert, wie zum Beispiel Subhanallah, oder dann sagen wir, wow, Ustaz, bedeutet, oh, Ustaz, du rufst ihm einen Hilferuf. Ha? Der was ist, der wem gebührt einzig und alleine dieser Hilferuf? Wem? Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, ja Rabbi, ja Metin, ja Qawi, ja Aziz, ja Ghafur, ja Rahman. Ha? Allahul Musta'an. Das. Dann sagt er, Allah, ich habe das, wow, Ustaz, das ist offensichtlich ein Kufr, also mach das nicht. Weil wenn du es machst wird es, und jemand Takfir über dich macht, dann bist du selber schuld. Ha? Ja. Weil du, wow, Ustaz, das sagt nur jemand, der Arabisch kann. Ja, aber gut, dass wir es wissen, es gibt viele, die nicht Arabisch können, aber das sagen. Ja? Bei uns gab es so einen verrückten Hoja. Ein verrückter Hoja, es gab Probleme in der Moschee. Ja? Und was wollte er sagen? Also er wollte sich beschweren vor der Jemaah oder er wollte sagen, oh mein Gott. Ja? Zum Beispiel bei uns gibt es, ich weiß nicht, ich glaube auch Albaner benutzen dieses Wort, in Mazedonien auch. Ja? Wenn sie sagen, wehe mir. Ja? Wenn sie sagen wollen, wehe mir, zum Beispiel Serben oder Mazedonier, ich glaube auch manche Albaner sagen Kuku. Ja? Wehe mir. Ja? Was? Der kommt, steht auf und sagt, Kuku ya Rasulallah. Wehe mir, ruft den Propheten, beschwert sich bei ihm. Oh mein Gott, schau dir das an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So solche Bauernschädel, die das von irgendwen haben. Ihr wolltet zuerst was sagen, was ist los? Wer das macht, ist ein Kafir, ist ein Muschlik. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich klopfe auf das Holz. Man muss auf Holz klopfen, auf was sonst geht das nicht? Statt du, Mashallah, sagst du immer, so manche sagen so. Ja, das ist offensichtlich ein Schick. Warum? Weil das ist die Religion der alten Muschikin, Heiden, Barakallahu fikum, gewesen. Die haben geglaubt, dass die Gottheit der Gesundheit im Holz ist. Und wenn er sich für seine Gesundheit bedanken wollte, hat er auf das Holz geklopft. Heutige Leute klopfen auf alles. Auf Marmor, auf Kopf. Auf Kopf. Ja, wenn jemand klopft, sagt, klopf auf den Holzkopf. Du Holzkopf. Das ist offensichtlich der Schick. Okay? Aber wenn jemand das macht und so, was ist mit dir? Wieso machst du das? Jemand, der betet natürlich, jemand, der. Und diese Sache ist von Jahiliyyah geblieben. Was soll das? Was? Sag mir noch, was das bedeutet. Wallah, ich kenne viele, die. Okay, die machen es inshallah dann nicht mehr. Aber wenn man sie fragt, was ist das? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ja. Ja, ich klopfe aufs Holz, oder? Subhanallah, er weiß nicht, was er gemacht hat. Aber er hat eine Tat des Schirks begangen. Er ist ein Jahil. Ja? Verstehst du, wie ich war? Deswegen, wenn jemand zu ihm sagt, schau, diesen Muschrik, er klopft aufs Holz. Ja, er ruft seinen Gott, seine Gottheit der Gesundheit aus den Bäumen raus. Er nennt Tahut. Wenn jemand den Fehler übernimmt, er ist selber schuld. Verstehst du, wie ich war? Ja? Wenn jemand kommt und sagt, Allah ist ein Kafir, er hat auf Holz geklopft. Ich werde nichts darauf sagen. Ich werde nicht verteidigen. Sage, wie wagst du es? Subhanallah, ein Bruder kommt und sagt, ja, mein Vater ist Kafir. Mutsch attackieren. Wie wagst du es, über deinen Vater so zu sagen? Weißt du, was bedeutet Eltern im Islam? Und die sagt man das und dann beginnen sie sofort, weißt du, ja, wie ein Muslim seine Eltern behandelt im Islam. Was ist das denn? Das ist das eine mit dem anderen. Die Eltern wirst du gut behandeln, egal ob ein Kafir ist oder ein Muslim. Deine Mutter, deinen Vater wirst du immer gut behandeln, egal ob er Kafir ist oder Muslim. Oder nicht? Ist ja klar, aber das hat mit dem nichts zu tun. Wenn ein Kafir ist, dann ist ein Kafir. Ja? Und von wo soll ich wissen? Du kennst ja deinen Vater besser als ich. Du weißt, ob dein Vater betet oder nicht. Du weißt, ob für deinen Vater, wie sagt man das, Tauhid, ein Fremdwort ist. Ja? Für den Muwahhid, für den Muslim ist Tauhid kein Fremdwort. Allah ist für ihn kein Fremdwort. Rasulullah ist kein Fremdwort. Koran, Sunnah, ja, das Gebet, das Fasten, das ist kein Fremdwort für den Muslim. Aber für einen Jahil ist das ein Fremdwort, sonst würde er nicht wieder Jahil heißen. Jahil sein. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja? Die attackieren und sagen, wie kannst du sagen, dein Vater ist ein Kafir und so? Ich sage, Gott, lass mich los, mein Vater ist Christ. Was ist mit dir, sagst du? Ja? Und die, also, was ist los? Ha? Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe eine Frage, es gibt zwei verschiedene Arten von Frieden, also von was auf Deutsch oder ungefähr in Bedeutung übersetzt wird. Was so habe ich das verstanden. Ich wollte dich fragen, was der Unterschied auf Arabisch ist. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer nicht mit dem regiert oder mit dem, also was ich als Offenbarung herabgesandt habe, ist ein Frevler. Frevler? Genau. Und aber umgekehrt gibt es auch zum Beispiel Dinge, wo jemand sagt, es ist ein Frevler, aber trotzdem ist er ein Muslim. Ja. Was ist der Unterschied im Arabischen? Dass derjenige, der frevelt, weil er nicht, ist damit ein Kafir, weil er nicht, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe dich, was du meinst. Was ist dieses Thema, Bruder, ist ein großes Thema. Okay. Ja? Und wenn wir jetzt darüber reden würden, würden uns nichts bleiben von den 17, 16 Minuten, die uns noch geblieben waren. Ja? Aber in diesem Fall, wir gucken nicht auf die deutsche Übersetzung, weil die interessiert uns nicht. Ich wollte das aber nicht Wort wissen. Genau. In einer Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Diejenigen, die nicht mit dem regieren, was Allah offenbart hat, das sind Kafirun. هُمُ الْكَافِرُونَ. Mit Alif und Lam. Okay? In der zweiten, هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sie sind Sünder. Und in der dritten, هُمُ الْظَالِمُونَ. Sie sind Ungerechte. Okay? Wenn Al-Fasiq oder Al-Zalim, Al-Zalimun kommt mit Alif Al-Lam, dann ist das meistens, bedeutet das im Koran, wenn nicht überall, der große Kufr. Okay? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und die Kafirun sind echte Zalimun. Weil wenn mit Alif Al-Lam kommt, und dann, inshallah, eines Tages werden wir dazu kommen, obwohl diese Sache ganz klar und deutlich ist. Nur den Murji ist es nicht klar. Na'udhu billah. Und deswegen begehen sie Kufr und Schirk und kämpfen an der Seite des Kreuzes, so wie sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Das tun sie. Sagen wir, kämpfen für unseren Herrscher. Unser Herrscher ist Amir al-Mu'minin und Allah hat befohlen, dass wir ihm gehorsam sind. Und der Herrscher kämpft unter dem Kreuz gegen Islam und Muslime. Und sie stellen sich mit dem Herrscher unter dem Kreuz und kämpfen mit den Kreuzrittern gegen Islam und Muslime. Diesen Kämpfer für diesen Kreuzritter in Wirklichkeit, aber ihnen ist es nicht bewusst. Kreuzritter mit roten Tüchern, mit weißen Gelavieren und mit Bart. Aber Kreuzritter. Ich habe den Brüdern letztens erzählt, wie die Mufassirun sagen. Einer, der sich zum Islam bekennt, er ist manchmal Jude und Christ und er weiß es überhaupt nicht. Er ist sich gar nicht bewusst, dass er Jude ist oder Christ. Du kommst zu einem und sagst, er ist der Jude. Er sagt, ich bin Muslim. Du sagst, ja, das hättest du wohl, ja. Oder du sagst, du bist ein Christ. Und er sagt, wie? Ich bin doch ein Muslim, sagst du. Ah, du hättest es wohl gerne, aber bist du nicht. Weil Allah SWT sagt, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Wer von euch sie als Zuala nimmt, Awliya, er liebt sie, kämpft mit ihnen zusammen, unterstützt sie im Kampf, und so weiter und so weiter gegen Muslime. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, er gehört zu ihnen. Du kannst ihnen ruhig sagen, du kannst die afghanischen Soldaten zum Beispiel, die afghanischen Soldaten, okay, die gegen die Muslime kämpfen, zusammen mit den Besatzungsmächten, denen kannst du ruhig sagen, diese Afghanen, das sind Christen und Juden. Okay? Kannst du, weil minhum, von ihnen. Ja? Alle anderen, diese Murtadin, diese Heuchler, überall. Allah muss dann. Kannst du jedem sagen, also, na, daraus, aus deinem Islam, es gibt keinen Islam. Wollen wir weiter, inshallah, Allah? والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وخلفه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك. Das was hier gemeint wird, sagt Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Also mit dieser Regel, wenn wir sagen, wer der zwischen sich und zwischen Allah einen Vermittler nimmt, okay? والمقصود هنا. Hier ist was damit gemeint? Aywa. Dass derjenige, der bestätigt, dass es zwischen Allah und zwischen den Geschöpfen, zwischen den Menschen, es gibt Vermittler. Okay? Wer so etwas bestätigt, wie zum Beispiel Vermittler zwischen den Königen und der Reihe, also das Volk. Ja? Es gibt Vermittler zwischen König und zwischen Volk. Der König geht ja nicht selber auf die Straße und sagt, ja Leute, mach dies, mach das. Ein König macht das nicht. Ein König sitzt in seinem Palast und er hat seine Wuzara. Seine Minister, du machst das, du machst das, du machst das, und dann kommt einer. Brrr. Meine Damen und Herren, die königliche Hoheit sagt so und so, oder nicht? Erzähl das. aus den Filmen von Robin Hood. Allah muss dann. Wie hat er geheißen, der Sheriff? Sheriff von? Sheriff von? Nottingham. Sheriff von Nottingham? Sheriff von Nottingham. Al-Muhim. Wer so etwas behauptet, es gäbe einen Vermittler zwischen Allah und zwischen den Menschen, dass sie sagen, Allah ist wie ein König. Du kannst ja nicht zu Allah kommen. Oder dass wir sagen, wie die Muschikin sagen, du kannst ja nicht direkt zu einem König rein. Sondern es gibt Vermittler, du musst zu ihm und ihm bitten und so. Und dann geht er zum König und dann. Verstehst du mich? Du bist zu. Wer bist du, dass du direkt zum König kommst? Verstehst du mich, Barakallahu? Vergleiche Allah subhanahu wa ta'ala mit den weltlichen Königen. Derjenige, der so etwas behauptet, es gibt jemanden, du musst dich zuerst an ihn wenden, an deinen Sheikh oder an deinen Ustaz oder an irgendeinen verfluchten Teufel. Du wendest dich an ihn und er bringt dich zu Allah näher. Das ist der Schirk der Mushrikin, wo? In Mekka, damals zu der Zeit des Propheten a.s. Und das ist der Schirk der Mushrikin heute in unserer Zeit. Frag die Sufis, ja, Sheikh, Ustaz, Sheikh, Ustaz, Sheikh, Sheikh, Sheikh, Sheikh. Alles dreht sich um Sheikh. Subhanallah, alles. Bei den Rafida, alles dreht sich um Imame. Imame, unsere Imame, die kennen alles, die wissen alles. Wenn du was willst, gehst du Imam, Imam, Imam, überall ist Imam. Subhanallah. Hasbunallahu. فهو مشرك سؤال اسم مشرك ده سؤال بس بهاوتت او ده بشتيتك ده سؤال بايس بل هذا دين المشركين عباد الاوثان بل السوق اسي سوغا دي ريليجيون ده مشركين دي انبيتا ده اوثان ده جبسن ده شتاتوين كانوا يقولون انها تماثيل الانبياء والصالحين وإنها وسائط يتقربون بها إلى الله تعالى وهو الشرك الذي أنكره الله على النصارى. Und die Mushrikin haben gesagt, sie sagten, diese Statuen, das sind die Statuen der Propheten und der guten Menschen. Und die sind die Vermittlung oder die sind die Vermittler, durch die sie an Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Das ist der Schirk, den Allah subhanahu wa ta'ala den Christen vorwirft. Kann man das vorwerfen? Natürlich. Zuschreiben, vorwerfen, ihr wisst, was ich meine. Beschuldigen. Aber vorwerfen klingt mir irgendwie, er wirft ihnen etwas vor, sie sind aber davor, wie sagt man das? Entschuldigen, sie sind, das stimmt nicht. Ein Vorwurf ohne Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn das aber bedeutet, dass sie sagen, er wirft das vor denen, Allah wirft, verurteilt sie deswegen. Aywa. Was hast du gesagt? Zuschreiben. Ja, geht alles inshallah, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dafür verurteilt und beschuldigt sie, dass sie das machen und wirft ihnen das vor, dass gerade diesen Schritt machen sie. Sie haben jemanden zwischen sich und zwischen Allah genommen. Ja? Und das ging, das war noch am Anfang. Ja? Aber dann wurde dieser jemand der Sohn Gottes. Und dann wurde dieser jemand plötzlich der Gott persönlich. Und dann wurden all diejenigen, die mit dem was zu tun haben, selber Vermittler. Und nicht nur das, sie hören nicht damit auf, dass wir sagen, diese Heiligen im Christentum, okay, diese Heiligen, drei Könige oder irgendwelche anderen Heiligen oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Heiligtümer, ja, denen hat man den Heiligtum ausgesprochen. Man hat sie zu heilig erklärt. Ja, wegen ihren vielen Ibadat und weil sie so gut waren und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, aber das war damals. Das war damals, als ihr Christentum aufgeschrieben worden ist und das war's. Ja? Sie hören nicht damit auf, sondern immer wieder wird jemand selig gesprochen, er wird heilig erklärt. Ja? Wer war letztens heilig erklärt? Nach seinem Tod war er erst normal, oder? Nach seinem Tod. War der Erste, der lebendig war, der heilig gesprochen wurde. Irgend so ein Papst. Papst Johannes Paul. Wir haben sich selig gesprochen. Bruder, jeder zweite heißt so Johannes Korn. Der erste, zweite, dritte. Welcher von den 50? Auch selig gesprochen worden. Ja, die Theresa, oder wie die heißt, seine kleine Nonne, ja, die vielen Armen geholfen hat und so weiter und so weiter. Allah muss dann. Aywa? Was meinst du das? Was meinst du damit? Wenn du Allah darum bittest, wenn du Allah darum bittest, dann ist es Bida. Okay? Weil niemand hat irgendein Recht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Menschen, dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich bei meinem Hodja. Oh Allah, ich bitte dich bei meinem Hodja. Das ist Bida, weil dein Hodja ist niemand. Ja? Oder ich bitte dich bei meinem Sheikh. Ist niemand. Du darfst Allah bitten bei deinen Taten, die du gemacht hast, weil die sind wirklich das Einzige, was dir hilft oder schadet. Sonst niemand kann dir helfen oder schaden. Deine Taten sind die, die dir helfen oder schaden. Okay? Damit darfst du Allah bitten und du darfst den Ruf bitten mit seinen Namen und Eigenschaften. Okay? Aber wenn du sagst, ich bitte dich bei Propheten, das ist Bida. Diese Dua ist Batil, das ist Bida. Okay? Nein, die haben gesagt, ja, Rasulullah, dich, von dir wollen wir. Von irgendeinem Propheten, von dir. Allah haben sie. Sie haben ihn gebeten, dass sie bei Allah ein gutes Wort für sie einlegen. Zum Beispiel die heutigen Muschrikin. Sie sagen nicht, ja Allah, ich bitte dich, gewähre mir die Schefa des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine korrekte Dua. Ja Allah, gewähre mir die Schefa von Rasulullah, von deinem Rasul. Du bittest Allah, dass er dir die Schefa des Propheten gibt, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah kommst du, Allah hat deine Dua erhört, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht Schefa für dich. Aber wenn du sagst, ja Rasulullah, mach Schefa bei Allah für mich, das ist Schirk. Verstehst du? Du hast den Propheten gebeten, aber da hast du im ersten Fall Allah gebeten, um etwas. Weil der Prophet kann nicht Schefa machen, für wen er will. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَبَى لَهُ. Oder? Und die machen die Ahlul Schefa, die Leute, die Schefa machen dürfen. Das sind die Anbiya, die Propheten und Salihun und gute Menschen und Malaika werden Schefa machen und Shuhada werden Schefa machen. Ja? Diese Geschöpfe dürfen Schefa machen. Ja? Aber mit wem? mit dem Allah zufrieden ist. Also wer darf Schufa machen? Der, mit dem Allah zufrieden ist. Und für wen? Für den, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Illa liman irtada. Nur derjenige, mit dem er Rida hat, also Zufriedenheit. Subhanallah. Ja? Allah muss dann, und dass Allah zufrieden ist mit dir, der Prophet kann dir das nicht geben. Der Prophet kann dir zeigen, was sollst du machen, damit Allah mit dir zufrieden ist. Ja? Aber dass er dir sagt, Allah, ich gebe dir die Zufriedenheit Gottes und dadurch bekommst du meine Schefa'a und so weiter, daraus wird nichts. Und wenn der Prophet jemand von den Sahaben gesagt hat, der jetzt reinkommt, er ist von Ahlul Jannah. Ja? Und der jetzt reinkommt, der ist von Ahlul Jannah. Oder derjenige, der das und das und das macht, ist von Ahlul Jannah. Okay? Das ist alles durch Offenbarung. Der Prophet hat nicht Jannah verteilt, wer mehr möchte. Ja? Das macht Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet ist was? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْتِقُ Er redet nicht. Von sich aus, von seiner Hauer, von seinen Gelüsten. Ja, er redet, was er möchte, ja, und er befällt. Ja, wenn jemand macht, so und so, macht so und so. Ja, wir machen siebenmal Tawaf und Kaaba. Ja, wir machen das so, ja, sieben ist eine schöne Zahl, ich meine sieben. Welche ist deine Lieblingszahl? Ja, Freitag, der 13. Ja. Welche ist deine Lieblingszahl? Das hat damit nichts zu tun. Allah hat offenbart und der Prophet hat weiter an uns gegeben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam. Und Wallahi hat seine Aufgabe, also besser konnte sie keiner machen. Ja? Keiner von den Menschen konnte die Aufgabe besser erfüllen als wir, alaihi salatu wa sallam. Er hat für diese Sache sogar gekämpft, alaihi salatu wa sallam, in Dschihad, und wurde verletzt, und hat geblutet, alaihi salatu wa sallam. Hat Waffe getragen, fi sabilillah. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und die Leute, die heute dem Islam helfen wollen, was tragen sie? Sie tragen Marlboro in der Tasche. Marlboro hier. Ich kann mich erinnern, einmal ist hier. Ich war damals, das war in den 90er Jahren, ich war neuer hier. Ja? Und der Imam war nicht da und so. Sie haben gesagt, ja, es gibt einen Bart, der hat islamische Madrasa studiert und so, weißt du, weil niemand ist da, Sommer hin und her, wo ist er? Bringt sie rein. Sein Hemd war durchsichtig, weiß, hier guckt mal, wo er raus. Danke. Allah. Abu Marlboro. Allah. Azan ist da. Okay, was wir schon hören hier. Ah, Aufgabe, meine Schwab. Okay. Wir machen das so. Wir machen es leicht. Wer meldet sich freiwillig? Ich brauche 5 Freiwillige. Sie müssen nichts machen, keine Vorträge, gar nichts. Freiwillige, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, du machst ein Referat über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wer ist Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Nicht jetzt, dass du schreibst ein Buch. Du könntest ein Buch schreiben. Ja, aber die wichtigsten Sachen, wann er geworden ist, was er gelernt hat, wie er war, was sagen manche Ulema über ihn und so weiter. Okay? Du, ja Habibi, machst ein Referat über wen? Ibn al-Qayyim. Ist das schwer für dich? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Findest du im Internet alles auf Deutsch. Ja. Du machst, also Referat über Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und du, ja, wer hast du? Wallon. Nein. Du machst Referat über Abdurrahman ibn Hassan, Sheikh Abdurrahman bin Hassan, von Ulema und Najd. Wer ist Abdurrahman bin Hassan? Was hat er geschrieben? Ein paar bekannte Bücher von ihm. Wo hat er gelebt? Wann hat er gelebt? Okay? Guck im Internet, du wirst es schon irgendwie schaffen. Und du, ja Habibi, du machst ein Referat über Imam. Imam al-Qurtubi. Al-Qurtubi al-Mufassir. Okay? Nicht jetzt zwei Tage. Okay? Sondern Kurzbiografie, das Wichtigste, was wir wissen müssen. Wofür war Qurtubi berühmt? Für was? Ja, für den Tafsir. Wo hat er gelebt? Wann hat er gelebt? Hat er einen Mezheb gehabt im Fiqh oder war er selber ein Mujtahid? Mutlaq. Er war selber Mujtahid. Er hat sich an keinen der vier Mezheb gehalten, zum Beispiel. Ja? Der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er war Hanbali. Ja? Er war kein Mujtahid Mutlaq, sondern er war Mujtahid, aber Muqayyad. Ja? Er war ein Mujtahid, aber er hat sich an Mezheb al-Hanbali gehalten. Falls, wenn irgendwo kam, dass die Beweise bei Mezheb al-Hanbali falsch waren, hat er sie verlassen. Das ist ein Zeichen, inshallah ta'ala, das ist unser Manhaj. Sollte sein, inshallah ta'ala. Für den, der... Ha? Zum Beispiel, ich sage zum Beispiel Imam al-Qurtubi. Ha? Oder zum Beispiel Imam al-Tabari. Oder, keine Ahnung, Abdullah al-Mubarak, was immer. Auf ein Papier. Derjenige, der... Ha? PowerPoint. Das wäre super. Okay? Aber bitte nimm es von den richtigen Quellen. Nicht, dass du jetzt gehst bei irgendeiner Rafi die Quelle, wer war Mohammed ibn Wahhab. Wahhabiten, die haben getötet, Muslime zerstört und so, Spione, britische hin und her, die Zahlen, was sie alles erwähnen. Ja. Allah uns dann. Einmal ist mir das passiert. Wir haben ein Referat gehabt und ich bin auf einer Rafi. Schiitische Seite reingegangen. Und ich lese auf einmal, dort steht, Imam Ja'far, Nawwar Allahu wajhahu sagt, Imam Ja'far, möge Allah sein Gesicht mit Nur erstrahlen lassen, sagt. Ich denke, wer von Ahl Sunnah sagt, Nawwar Allahu wajhahu, Imam Ja'far, welcher Imam Ja'far? Ich kenne den Sahabi Ja'far, aber Imam Ja'far, Allah muss dann, Almuhi, Barakallahu fikum, Subhanakallahumma, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, Barakallahu fikum.